Industrielandschaft mit Einzelhändlern von Egon Monk. Kapitel 1. Dass einer, der den herrschenden Ansichten widerspricht, es schwerer haben wird als ein Einverstandener, ist bekannt. Dass einer aber auch zugrunde gehen kann, weil er mit dem, was verlangt wird, zu vollkommen harmoniert, zeigt der Fall eines Einzelhändlers in Hamburg, der sein Geschäft, nachdem er es 20 Jahre lang mit großem kaufmännischem Geschick geführt hatte, im 21. Jahr gerade seiner Tüchtigkeit wegen verlor. Dieser Mann war, als seines Ladens Untergang sich ankündigte, 46 Jahre alt, hatte eine Frau, die er liebte und die ihm die Bücher führte, einen 16-jährigen Sohn, der das Gymnasium besuchte, und sein Geschäft war eine modern eingerichtete kleine Drogerie in einer tagsüber sehr belebten Durchgangsstraße, keine 3 Kilometer vom Stadtkern entfernt. Es war Frühling, als der Drogist seine Angestellte entlassen musste, die 15 Jahre ohne Unterbrechung bei ihm beschäftigt gewesen war. Die Angestellte, eine nun schon ältere Frau, bot ihm an, auf unbestimmte Zeit, auch ohne festes Gehalt, weiter für ihn tätig zu sein, da sie, wie sie sagte, davon überzeugt sei, dass er alle Schwierigkeiten meistern werde und sie dann bei dem zu erwartenden neuen Aufschwung von Anfang an dabei sein könne. Auch sie würde, wäre der Abschied ein endgültiger, Schwierigkeiten haben, nämlich in ihrem Alter eine neue Stelle zu finden. Aber daran dachte sie nur, davon sprach sie nicht. Der Drogist, der daran auch dachte, aber ebenso wenig davon sprach, lehnte freundlich ab. Die Vorstellung, seiner Angestellten Geld schuldig bleiben zu müssen, zu Dankbarkeit verpflichtet zu werden, behagte ihm gar nicht. Dann werde man sich spätestens im Sommer wiedersehen? Daran sei kein Zweifel. Seine Frau, die ihm schon beim Aufbau des Geschäftes geholfen hatte, half ihm nun auch bei dessen Abbau. Sie zog den weißen Kittel wieder an. Der Öffentlichkeit, worunter der Drogist die in seinem Absatzgebiet wohnende Bevölkerung verstand, das heißt, soweit sie zu seiner Kundschaft zählte, sowie die benachbarten Einzelhändler, das heißt, soweit sie noch Selbstständige waren, erklärte er den Verlust der Angestellten als planvolle Maßnahme. Vor sich gestand er rückhaltlos die Wahrheit ein, hatte ihn der Vater doch von klein auf dazu erzogen, schlimmstenfalls dem Nächsten, nie aber sich selber etwas vorzumachen. Er hatte gerastet, war gerostet. Jetzt stand er, kleiner Händler, allein gegen Warenhäuser, Kaufhäuser, Versandhäuser, Shoppingcenters, Filialläden, Selbstbedienungsläden, Discountläden, allein gegen Rotten von Konzernen und Ketten. Bei dem Gedanken an die enorme Ungleichheit der Kräfte wollte ihn lähmende Mutlosigkeit beschleichen. Konnte das gut gehen? Kleines Eigentum gegen großes Eigentum, handgekurbelte Ladenkasse gegen Globalsteuerung, menschliches Hirn gegen kaltrechnende Computer. Dann aber vertraute er nur umso fester auf seine Grundsätze, die vorschrieben, dass ein Geschäftsmann auch in aussichtslos scheinender Lage entschlossen und einfallsreich zu handeln habe. Unternehmerische Initiative, daran glaubte er, hielt die Welt in Gang. Aber dem Handeln hatte gezieltes Nachdenken vorauszugehen. Gab es für seine und seines Geschäftes Krise, außer den ihm bekannten Gründen, weltwirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, weitere, ihm unbekannte, psychologische, biologische, soziologische? Es musste sie geben. Zählte er sich nämlich die den Markt beeinflussenden Faktoren auf, addierte dann ihre Wirkungen, kam als Summe immer noch nicht heraus, was ihm abendlicher Kassensturz auf krass materialistische Weise auch ohne große geistige Anstrengung zeigte. Katastrophalen Pegelstand circa 10 Meter unter Normal. Die Marge zwischen kaufmännischer Verarbeitung und nackter Tatsache kränkte ihn. Da war etwas nicht erfasst. Ihm ohne Zweifel etwas Wesentliches entgangen. Wie wenn der, die das große Unbekannte, welches hinderte, dass die Rechnung aufging, er selber war. Wenn er, peilte er Umwelt und Verhältnisse auf der Suche nach dem Störsender an, ihn nie würde finden können, weil natürlich er der Störsender war. Sofort beschloss er eine umfassende Selbstprüfung, welche eine präzise Selbstbeobachtung voraussetzte, wozu wiederum nötig war, die persönliche Frage in eine Sachfrage zu verwandeln. Es würde ihm sonst nicht gelingen, sich selbst auf selbstgebautem Prüfstand objektiv gegenüberzutreten. Gefühle würden den Blick trüben. Ganz vermeiden, das leuchtete ihm als einem Realisten ein, ließen sie sich nicht. Lehrte nicht modernste Physik, dass erst kürzlich entdeckte winzigste Objekte sich unter dem Blick des Beobachters veränderten, ihre wahre Gestalt also nur zeigten, blickte der Forscher weg, nicht hin. In ihrer mit Menschenverstand nur schwer zu begreifenden Art auch ein Gefühl äußerten, sich schämten, sich dem kalten Auge der Wissenschaft bloß nicht stellten, sondern eine Maske überzogen, in eine Rolle schlüpften, den Beobachter narrten. Das war einzuberechnen. Auch er würde sich unter seinem Blick verändern, sich vielleicht als ein ihm Fremder begegnen. Da half nichts, da musste er durch, da war er, weil einem Naturgesetz konfrontiert, machtlos. Er konnte nur versuchen, das bei der Durchleuchtung seines Ichs nicht zu meidende Manko durch leistungssteigernde Maßnahmen auf anderen Gebieten wettzumachen. Durch welche? Auf welchen? Was sollte überhaupt das Ergebnis der Untersuchung sein? Diese Frage war, weil innerhalb der Reichweite forschenden menschlichen Geistes, leichter zu beantworten. Kenntnis der Effektivität, und zwar nicht nur des Einzelhandels, nicht nur des Drogeriewesens, nicht nur eines Geschäftes, seines, auch nicht nur seiner Familie, die, obwohl sie mehr sein Gemüt als seinen Verstand beschäftigte, ohne weiteres in solche Überlegungen einbezogen werden musste, da, wie er aus Erfahrung wusste, die Gemütsregungen der nächsten Angehörigen für den Fluss oder das Stocken des Verkaufs eine ganze Menge bedeuten konnten. Nein, zuerst galt es, sich Kenntnis von seiner Effektivität zu verschaffen, seiner tatsächlichen Nutzleistung, von der er nur hoffen konnte, sie würde der angenommenen einigermaßen gleichkommen. Er begann mit der Überprüfung seines Äußeren. Die Anzüge, in ihrer Unauffälligkeit hinter der Auffälligkeit seines Geschäftes und seiner Artikel angenehm zurücktretend. Seine Kittel, blendend, dem Charakter dessen, was er verkaufte, entsprechend. Hier ging ihm durch den Kopf, ob es sich wohl lohnen würde, das Grau der bürgerlichen Hose mit dem Weiß der Chirurgenhose zu vertauschen. Aber da, wie er sich nach kurzem Besinnen sagte, das Drogeriegeschäft im Gegensatz zum Apothekengeschäft nicht auf Krankheit, sondern auf konkurrenzfähiger Gesundheit der Kunden beruhte und ein Chirurg hinterm Ladentisch an blutige Messer, an Narkose, ja an das Grab denken lassen, also Kauflust dämpfen musste, ließ er den Gedanken wieder fallen. Die Hemden, weiß, nach der Sitte zum Brett gestärkt, immer tadellos gebügelt. Schuhe, zwei schwarze Paare, einwandfrei, ein braunes für die Sonntage, einzige an ihm sichtbare Konzession an die herrschende Freizeitmode, die, das fühlte er mehr als er es wusste, nur für Konsumenten entworfen und hergestellt wurde, nicht für Produzenten und Händler. Seine Sachen schienen in Ordnung, auch unter dem Gesichtspunkt, dass zwischen ihm als Drogisten und ihm als Privatmann zu unterscheiden war. Auf höherer Ebene fügten die Teile sich ohnehin zum Ganzen, denn seine Kunden beurteilten ihn ja nicht nur nach seinem Auftreten im Geschäft, sondern auch als Spaziergänger sonntags am See. Sie sahen den ganzen Menschen. Das war an ihm zu sehen. Was war von ihm zu sehen? Dies von oben nach unten. Scheitel korrekt, Haar voll, am Ansatz, besonders in den Ecken, leicht zurücktretend, was sich auch positiv verbuchen ließ, da diesem Rücktreten ja ein Vortreten, nämlich der Stirn, gefolgt war. Koteletten bis zum halben Ohr, lang genug, jüngeren Kunden zu bedeuten, dass man sich dem Neuen nicht verschloss, jedoch zu kurz, in Älteren den Verdacht zu wecken, man wolle sich bei der Jugend anbiedern. Blick ruhig, beruhigend, mit genug Geduld für unentschlossene Käufer. Rasur so einwandfrei, wie nur heißes Wasser, Seife und scharfe Klinge sie ermöglichte, ein Urteil, kein Vorurteil, es hatte mit der Tatsache, dass er keine elektrischen Apparate führte, nichts zu tun. Hände kräftig, warm, trocken, wie am Zahnarzt der Patient sie liebt, geschaffen für weiße Kittelärmel. Und drinnen, in Herz und Hirn, war er ein guter Mensch. Er lebte und ließ leben. War er ein tüchtiger Mensch? Er gab sich Mühe. War er ein zeitgemäßer Mensch? Er sah auf seinen Vorteil. Hatte er vielleicht die falschen politischen Ansichten? Er war, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, inzwischen eingeführter Demokratie vorurteilslos gegenübergetreten, zählte nun, da sie sich wenig später auch geschäftlich bewährt hatte, zu ihren Befürwortern, billigte eines früheren Bundeswirtschaftsministers Ansicht, nach der es ein Teil der an sich unteilbaren Freiheit war, sich selbstständig zu machen, empfand Mittelstand als Gesinnung, rechnete, da es viele gab, die vom Handel lebten, mit der Mittelstandsfreundlichkeit sämtlicher noch kommenden Wirtschaftsminister bis zum Jahr 2000, hatte noch nie eine Wahl versäumt, jedoch Neugierige, die wissen wollten, welcher Partei er seine Stimme gegeben, immer lächelnd zurückgewiesen. Ihm sei, erklärte er in solchen Fällen, gleichgültig, wie eine Partei sich nenne, wie sie wirtschafte, darauf komme es ihm an. Kommunisten, wie man sich denken könne, ausgenommen. Auf ihn und seinesgleichen hatte sich, was seit 20 Jahren regierte, verlassen können. Gäbe es einen Staatspreis für bürgerliches Wohlverhalten, hätte den, fand er, einer von ihnen bekommen müssen. Gäbe es andererseits einen Bürgerpreis für staatliches Wohlverhalten, hätte den, auch daran kein Zweifel, schon lange dieser Staat verdient gehabt. Schützte dieser Staat doch das Eigentum, indem er es, wie er sich ausdrückte, gewährleistete, bestimmte er doch des Eigentums Inhalt und Schranken, wobei unter Schranke vor allem das Verbot zu verstehen war, das Eigentum zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu missbrauchen, es aber zu seinem Inhalt gehörte, es zu gebrauchen, und zwar zugleich, nämlich für sich und zum Wohle der Allgemeinheit. Schützte dieser Staat doch die Wirtschaftsordnung? Eine erstens freie und zweitens soziale, die dem Eigentum sowie dem ihm eng verbundenen Eigentümer etwas Freiheitlichkeit mehr einräumte, wodurch, und das war die Absicht, der sozial Schwächere gereizt wurde, ebenfalls Eigentum zu bilden, damit auch er in den Genuss größeren Freiheitsraumes kam, wo er, kaum angelangt, durch die Macht natürlichen Wachstums schon wieder gezwungen wurde, seinen Anteil am Sozialprodukt, von dem sowieso alles abhing, weiter zu vergrößern. Nur wollen musste der Arbeitnehmer, dass in seiner Hand Eigentum sich bilde, denn ihn zu zwingen, dazu fehlte nun jede gesetzliche Handhabe. Gewiss, da gab es einige, denen war allerhand Eigentum durch das nun wieder gesetzlich geschützte Erbrecht zugefallen. Das hielten andere für Unrecht. Aber wer von den Bevorzugten lebte schon lange glücklich vom Ererbten, erwarb er es nicht täglich neu? Eigentum konnte weder gerecht noch ungerecht sein, weder gut noch böse. Dafür, dass es gerecht zuging, sorgte der alles regulierende Markt, der unbestechliche. Tüchtige zeichnete er aus, Untüchtige verschlang er. Platz genug bot er für groß und klein. Kein anderes Gesetz kannte er als das von Angebot und Nachfrage. Jedem gab er die Chance, in freiem Wettbewerb die eigenen Kräfte mit den Kräften anderer zu messen, verspürte er nur Lust dazu. Wenn einer aber nun keine Lust hatte oder arm war, arm auf die Welt gekommen und arm geblieben, es gab noch solche, was sollte aus ihnen werden? Moderner Kapitalismus, so lautete die Antwort, welche er selber kürzlich in der Zeitung gelesen, bekämpfe die Armut nicht durch ödes Umverteilen der Einkommen und Vermögen, stumpfsinnige Forderung aller notorisch Untüchtigen, sondern mit allgemeiner und vor nichts haltmachender Wohlstandssteigerung, durch die untere und unterste Schichten allmählich über die Armutsschwelle hinübergezogen würden, hinübergezerrt, wenn es sein musste. Was im Gesetzestext sparsam mit den zwei Worten Eigentum verpflichtet angedeutet war, hier wurde es praktiziert. Der Kapitalismus hatte sich, ihm selber unbewusst, durch den ihm innewohnenden Zwang voranschreiten zu müssen, zur Antwort auf die soziale Frage, zum Dienst an der Gemeinschaft, am Gemeinwohl geradezu verurteilt. Er konnte diese Ansichten, zumal er wusste, Millionen teilten sie, nicht falsch finden. Aber er war vielleicht zu fixiert auf das Wirtschaftliche. Sein alter Fehler. Zu uninteressiert am großen Ganzen. Zwar musste er in erster Linie sein Geschäft organisieren. Schönes Wort. Leben klang an in ihm. Sein Geschäft ein Organismus. Doch war es sicher ebenso wichtig, scharf die Welt und was von ihr ausging, zu beobachten. Makrokosmos und Mikrokosmos konnten keine unversöhnlichen Gegensätze sein, obwohl das eine, der Makrokosmos, die Welt nämlich, das andere, den Mikrokosmos, seinen Laden nämlich, sehr nachträglich beeinflusst hatte. Vielmehr musste es so sein, dass in einem das andere sich abbildete, sich eins im andern, das Größte im Kleinsten und umgekehrt, erkannte. Ja, eins dem anderen vermutlich aufs Genaueste entsprach, kleines beziehungsweise größeres Spiegelbild des anderen war. Nahm er es nicht knickrig mit dem Vergleich, war ganz klar, dass sein Geschäft von der weiten Geschäftswelt ebenso viel in sich barg wie das winzige Atom vom ungeheuren Kosmos. Alles. Welcher Gleichklang! Und er klang mit, handelnd und wandelnd. Wirklich auch wandelnd? Er hatte, schien es, seinen Handel zu isoliert betrieben, war vielleicht betriebsblind geworden, hatte vergessen, dass Wandel dazukommen musste, sollte Handel, wie es seine Art war, sich ausdehnen können. Jetzt erst enthüllte sich ihm einer Bemerkung tieferer Sinn, welche ihm bislang ziemlich platt vorgekommen war. Auf die Frage, was die entscheidende Funktion der Unternehmensführung sei, hatte ein Amerikaner geantwortet, sich dem Wandel stellen, mit Intelligenz und Fantasie. Auch er musste, wollte er im Drogeriegeschäft etwas leisten, als ein wachsames Chamäleon gleichzeitig mit einem Auge nach oben und mit dem anderen nach unten ausspähen. Mit gleicher Schärfe Innen- und Außenwelt beobachten, musste wissen, was in der Straße, im Bezirk, in der Stadt, auf dem Land, auf dem Kontinent, der Erde und neuerdings auch im All vor sich ging. Wissen, was, von wo aus, wie, sich wohin, mit welcher Geschwindigkeit bewegte. Musste sich und sein Geschäft, ein kleines, in immerwährende Übereinstimmung bringen mit allen anderen und ihren Geschäften, mittleren, großen, riesigen, sich ins große Ganze fugenlos einpassen, bis auch nicht mehr die kleinste Ritze zu sehen war zwischen ihm und der übrigen Weltwirtschaft. Dazu schwiegen der Lebensmittelhändler, der Fotohändler, der Tierhändler und der Wirt, in dessen freundlichem Lokal sie sich manchmal abends zum Bier versammelten. Den Drogisten hatte es gedrängt, seine Gedanken, jedenfalls solche, die zur Veröffentlichung geeignet waren, den Freunden weiterzusagen. Umso tiefer enttäuschte ihn nun die Sprachlosigkeit der Gefährten. Hatten sie nicht begriffen, dass auch von ihren Angelegenheiten die Rede gewesen war? Galt für sie nicht, was für ihn galt? Auch ihnen würde, halfen sie sich nicht schleunigst selber und mit seinem kostenlosen Rat, bald kein Gott mehr helfen können. Ach, es war gerade der ihnen allen gemeinsamen Lage genaue Kenntnis, war Höflichkeit, die sie stumm machte. Nachdem Zeit genug verstrichen war, eine Antwort nicht mehr als Antwort, sondern als Ankunft eines neuen Gedankens erscheinen zu lassen, erinnerte der Fotohändler daran, wie Zusammenbrüche in unmittelbarer Nachbarschaft während der letzten Jahre den Stammtisch geleert hätten. Wie sie zu siebt zusammengesessen, als Koreas Krise, der Asiaten Uhl, ihre Nachtigall gewesen. Wie sie ohne Verluste durch Adenauers Ära gekommen, wenn auch gegen Ende nicht ungeschoren. Wie der späte Erhard sie zwei Mann gekostet und der frühe Schiller einen, so dass sie jetzt nur noch zu viert. Denn der Wirt, als ein diensteleistender Gewerblicher, gehöre nicht eigentlich zu ihnen. Wozu der Wirt nickte. Teils, weil er das auch fand, teils, weil er es sich angewöhnt hatte, zu allem zu nicken, was die Gäste sagten. Worauf der Tierhändler Namen nannte, nach dem Seifenhaus fragte, der Radiozentrale, der Fleischerei, wo seien sie geblieben? Schweigen. In welchem der Drogist daran dachte, wie er das Seifenhaus niederkonkurriert hatte. Und dem Lebensmittelhändler, einem Mann Ende der 60er einfiel, dass er an des Fleischers Verschwinden nicht ganz unschuldig gewesen war. Sofern man eine technische Neuerung, das Tiefkühlverfahren sowie seine des Händlers Pflicht, sich technischer Neuerungen zu bedienen, Schuld nennen konnte. Schuld sei, sagte der Lebensmittelhändler, die Zeit, die so ganz anders als die schönere, frühere, die Moral, welche gar nicht mehr, die Hast, von der es zu viel, und dann nannte er noch 5 ähnliche Gründe. Was ihn betreffe, fuhr er fort, so warte er nur noch, lasse die Zeit einfach ablaufen, steuere auf gemütlichen Schluss in Ruhe und Frieden hin. Für wen er sich denn abrackern solle? Das Ehepaar war kinderlos. Auch hierzu nickte der Wirt, obwohl er 2 Töchter hatte. Und dann fragte der Fotohändler, es war nur in ihn gefahren heute, wer von ihnen wohl als Nächster an die Reihe kommen werde. Schweigen. In welchem der Drogist zu fühlen glaubte, wie Nationalökonomie schicksalhaft auf sie zumarschierte, zu hören glaubte, wie des Pleitegeiers Flügelschlag über der nächtlichen Kneipe mächtiger geworden, zu wissen glaubte, dass des Handels Umstrukturierung, nicht aufzuhaltende, wie Fachleute versicherten, ihn, den Lebensmittelhändler, den Tierhändler und auch den Fotohändler wegzustrukturieren vorhatte. Nur der Wirt würde, nickend, übrig bleiben. Jedoch Vernunft, sagte der Drogist zu Frau und Kind, befähige den Menschen, über den flüchtigen Augenblick hinauszudenken. Und zwar sowohl vorwärts als auch rückwärts. Mit Vernunft erkenne der Mensch der Geschichte Zusammenhang, öffne er sich das Tor zur Vergangenheit, aus dem er einst selber hervorgetreten. Wer geschichtliche Erfahrung mit persönlicher zu verknüpfen verstünde, könne erstens die Gegenwart begreifen und halte zweitens auch den Schlüssel zur Zukunft in der Hand. Heute zum Beispiel sei die Welt kleiner geworden, alle Menschen einander näher gerückt, und zwar nicht nur in räumlicher Sicht, sondern auch in geschäftlicher. Die Abhängigkeit des einen vom anderen habe erheblich zugenommen. Bekäme der Gigant Amerika den Schnupfen, hätte Europa bald die Schwindsucht weg und so weiter. Die gegenseitige Verantwortung, wolle er damit sagen, sei eben mit der Abhängigkeit mitgewachsen. Das gelte aber nicht nur vom Verhältnis der Wirtschaft zur Welt, sondern mit gleicher Gesetzlichkeit auch vom Verhältnis vom Menschen zum Menschen. Erst recht natürlich innerhalb einer Familie. Da wüssten Sie nun den Grund, warum er beschlossen habe, Sie künftig an seinen Überlegungen teilhaben zu lassen. Jedenfalls solange die Krise andauere. Nicht mehr lange. Denn wer vorausdenke, wozu er jedem rate, könne von der Tatsache ausgehen, dass kurzfristig der Erdebevölkerung sich derartig vermehrt habe, wie das ähnlich in der Vergangenheit nie zu beobachten gewesen sei. Durch diese ebenso gewaltige wie ruckartige Menschheitsausdehnung eröffne sich, schon von der Bedarfsseite her, dem Einzelhandel eine Zukunft wie noch nie. Er habe da einen Plan gemacht, ein Schema ausgearbeitet, wie sie schrittweise ihre Lage in den kommenden Wochen verbessern könnten. Er lese einfach mal vor. Erstens Kritik. A. An sich selber, für seine Person besorgt. B. An den Verhältnissen. Mehr Sache des Verbandes, schliefen wohl. Zweitens Maßnahmen. A. Aktivierung des Betriebs und der in ihm tätigen Personen durch B. Vervollkommnung des betrieblichen Ablaufs, C. Rationalisierung durch genaues Erfassen aller dem Verkauf dienenden geistigen und körperlichen Tätigkeiten, Zweckvereinfachung. Daraus wahrscheinlich resultierend D. Umräumen des Sortiments nach dem Gesichtspunkt der Häufigkeit des Zusammenkaufs von bestimmten Artikeln durch Erfahrung, soweit noch nicht geschehen, zu ermitteln. E. Übungen, Nachladenschluss mit der gesamten Familie, Planziel, vorgestellte anstürmende Käuferschar in immer kürzerer Zeit bei gleichbleibender Höflichkeit mit geringstem Kräfteaufwand mit immer größeren Warenmengen zu versorgen. Drittens, Vertiefung von Kenntnissen, sicher bitter nötig. A. Durch Studium des Weltmarktes, B. der Situation im eigenen Absatzgebiet, C. der Beziehung beider Größen zueinander. Ergebnis: Konjunkturkonformität. Viertens, Rückführung in die Praxis aufgrund von A. faktenorientierter Planung, führend zu B. gezieltem Einsatz am Verkaufspunkt, Ladentisch. Nach wie vor war Brennpunkt allen wirtschaftlichen Geschehens der Ladentisch. In diesem Brennpunkt würden sich seine langfristige Investitionsplanung, seine mittelfristige Konsumschätzung und seine Zielprojektion treffen. In ihm würden die beiden Kraftströme Werbung und Verkaufsförderung zusammenfließen, flössen sie nur erst, um sich in ihm zu einer alles versengenden Marketingkonzeption zu vereinigen. Davon war er zwar noch weit entfernt, doch konnte der Mensch, hatte er gelesen, alles, was er sich vorstellen konnte. Und er konnte sich's vorstellen. Natürlich musste sich sein Schema, wie alle Schemata, in lebendiger Praxis erst bewähren. Natürlich wusste er auch von des Sohnes Sorge, seiner Schwäche im Lateinischen, hatte erst vor 14 Tagen die letzte 5 unterschrieben, würde ihn also von den unter Ziffer 2.e vorgesehenen praktischen Übungen befreien. Dann war es an der Zeit, über das Kapital zu reden. Genauer, wie Sie das im Betrieb gebundene Kapital besser ausnutzen könnten. Wie Sie ihn kenne, wisse er das schon. Kenne Sie ihn so gut? Also wie? Indem Sie des Umschlags Geschwindigkeit erhöhten. Wozu das führen solle? Zu höherem Umsatz bei geringerem Warenbestand. Was das bedeute? Geringere Kapitalbindung, wachsende Kapitalbildung. Das verstehe sie nicht. Solange Ware liege, also noch nicht verkauft sei, binde sie Kapital, denn sie hätten ja die Ware bezahlen müssen. Wenn Ware aber, vorgestellt, nur kurz läge, gar nicht erst warm würde im Regal, schneller verkauft und schneller durch neue Ware ersetzt würde, welche wieder mit gleicher oder zunehmender Geschwindigkeit verkauft und so weiter, dann wachse das Kapital, bilde sich. Woraufhin so plötzlich? Dem Kapital bekomme, wie dem Menschen, die Ruhe nicht. Es wolle gehetzt, in Atem gehalten, auf Trab gebracht werden. Er habe nicht vor, mit Zahlen zu jonglieren. Der Kapitalbedarf sinke in dem Verhältnis, wie der Umschlag sich beschleunige, sinke sogar überproportional schnell, wenn ihr das was sage. Das habe zur Folge, dass, angenommen, ihr Lager schlüge sich doppelt so schnell um, als es das im Augenblick tue, Kapital freigesetzt würde, liegendes sich erhebe, die Glieder recke sozusagen. Sie würden liquide, der Boden unter ihnen stabil, das Geschäft wieder rentabel. Würde, angenommen, vorgestellt? Man müsse sich dem Wandel mit Fantasie stellen. Und wie man das Lager dazu bringe, sich schneller umzuschlagen? Durch sinnvolle Bereinigung des Sortiments. Warum man es dann nicht sinnvoll auf der Stelle bereinige? Weil man sich da als Einzelhändler in einer teuflischen Zwickmühle befinde, Herrgott nochmal. Ziele man auf hohen Umsatz, müsse man möglichst viele, möglichst verschiedene, darunter auch teure Artikel führen, die sogenannten riskanten Sorten. Ziele man hingegen auf raschen Umschlag, müsse man sich auf möglichst wenig, möglichst billige und darum auch schnell verkäufliche Artikel beschränken, die sogenannten Umsatzrenner. Wie man es also mache, sei es richtig und falsch zugleich und wie man es nicht mache, auch. Könne man nicht beides? Genau das versuchten alle. Und warum er nicht? Weil er das nicht könne. Er sei Drogist, Spezialhändler. Verdammt zu Tuben, Tegeln, Flaschen, könne nicht plötzlich Tiefgefrorenes verkaufen, müsse bei seinem Kram bleiben, den aber so differenziert wie möglich anbieten. Er müsse, wenn er vorwärts kommen wolle, auch mit riskanten Sorten arbeiten, aber wehe, wenn er sich nur einmal verkaufe, das Falsche kaufe, Unverkäufliches kaufe, in ihrer Situation. Vom letzten Jahr liege da noch einiges, bleischwer, rühre sich einfach nicht weg aus dem Regal, hüte den Laden, binde das schöne Kapital. Ob man da gar nichts machen könne? Doch, die Nase in den Wind halten, sich umsehen, aufpassen, vorauswittern, wohin des Absatzes Hase demnächst laufen werde, eine Marktlücke erspähen, ein Verbraucherbedürfnis, ein geheimes am besten, als erster aufdecken. Welches? Wenn er das wüsste, das sei es ja eben. Lernen könne man das nicht, da ende Fleiß, beginne Talent, und das habe man entweder oder man habe es nicht. Er, hoffe er, habe es. Vom Verbraucher hing alles ab. Auf den Verbraucher zu, hatte er zu denken und zu planen, in ihn sich einzufühlen, sein Wesen zu erfassen, ganz. Hersteller, Großhändler und vor allem sie, die Unmittelbaren der Branche, standen gleichermaßen unter des Verbrauchers Diktat, ächzten unter ihm. Kein keine Ahnung von den Waren, den schönen, vielfältigen, dafür aber Ansprüche. Verwundbar war er einzig in seinem unstillbaren Konsumwunsch, und das Gott sei Dank gehörig. Nachdem das Fernsehen, der Rundfunk, die Illustrierten den Verbraucher sturmreif geschossen, war es nun an ihm, dem Fußtrupp, ihn zu überwältigen, gefangen zu nehmen und abzuführen. Ans Schaufenster, an die Vitrine, ans Regal, das ihm offene, an ein noch aufzustellendes Tischchen, ein noch anzuschaffendes weißlackiertes Wägelchen, vor eine von der Decke hängende Gondel. Neueste Forschung lehrte, dass der Kunde mit der Ware in ständigen engen Kontakt gebracht werden müsse, solle Infektion stattfinden, krönender Verkauf ihn fällen am Ende. Nicht nur des Verbrauchers Auge, sondern auch sein Ohr, seine Nase, seine Haut, seine Zunge, kurz alle fünf Sinne wollten kaufen, die Hand greifend und fühlend, die Nase schnuppernd, die Zunge schmeckend und so weiter. Das Auge aber, der Sinnekönig, wollte heute nicht nur erfreut, sondern auch attackiert werden. Er hatte da noch einige Schocker auf Lager, vor denen er selber noch vor kurzem zurückgeschreckt war, nun aber hielt ihn nichts mehr. Habe ununterbrochenes Trommelfeuer den Kunden fühllos gemacht für sanftes Ködern, blind für geschmackvolle Reize, taub für melodisches Locken, so werde er sich eben brüllend auf ihn stürzen, ihn packen, würgen, an den Haaren zur Ware schleppen, ihn stoßen, bis er sank. Und er sank ja letzten Endes gerne. Zu seinem Nutzen. Zu ihrem Nutzen natürlich auch.